Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Echt lecker? Der Kampf gegen Lebensmittelfälschung. Ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Vor der großen Panoramascheibe fließt träge die Spree. Auf futuristischen Sitzmöbeln chillen Mit-30er. Hinter der Rezeption hängen Gitarren. Hippes Hauptstadtfeeling in einem großen Hotel im Berliner Bezirk Friedrichshain. Im Konferenzsaal, nur wenige Räume weiter, wechselt die Kleiderordnung. Dunkle Anzüge, Krawatten, Kostüme, seriöser Schick. 11. Food Safety Kongress wirbt ein Banner an der Wand. Entscheider aus Lebensmittelwirtschaft und Handel, verspricht der Veranstalter. Ein Thema steht hier ganz oben auf der Agenda. Food Fraud, Lebensmittelbetrug. Auf der Bühne tritt Thorsten Rohleder ans Mikrofon. Er leitet die Qualitätssicherung bei einem der größten Gewürzwerke Deutschlands. Wir haben in der Regel Lieferanten, die nicht oder nahezu nicht überwacht werden durch staatliche Organe und auch nicht durch Zertifizierungsstellen. Wir haben in den meisten Anbauländern für Gewürze eine große Masse Korruption, ein mangelndes Unrechtsbewusstsein für das Thema Produktverfälschung. Das macht man halt so. Nicken im Publikum. Die Gewürzbranche ist traditionell anfällig für Trickser und Täuscher. Dass die Ware heute oft in modernen Laboren überprüft wird, scheint die Fälscher kaum zu beeindrucken. Beim gemahlenen Pfeffer haben wir Papayakerne gefunden und auch größere Mengen Pfefferskins, also die abgeplatzte Außenschale. Im gemahlenen Oregano Verfälschung mit Fremdblättern, also häufig eben Olivenblätter, das dürfte allgemein bekannt sein, aber eben auch andere. In der ersten Reihe sitzt Dr. Michael Winter und hört aufmerksam zu. Der Ministerialbeamte weiß, auf der Liste der am häufigsten verfälschten Lebensmittel landen die Gewürze nur auf Platz 8. Ganz vorne dagegen Olivenöl, Fisch und Bio-Lebensmittel. Dann Milch, Getreide, Honig, Kaffee und Tee. Ich bin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zuständig für die Sicherheit der Lebensmittelkette. Und da lag es natürlich nahe, dass meine Ministerin mich für diese Funktion ausgewählt hat, weil ich den gesamten Bereich Sicherheit in der Lebensmittelkette in meinem Arbeitsbereich habe. Das fängt von den Futtermitteln an und hört hinten bei der Lebensmittelkontrolle auf. Für diese Funktion, damit meint Winter Food Fraud. Jahrelang hatten sich staatliche Kontrolleure vor allem auf hygienische Aspekte konzentriert. Frisch, sicher und sauber sollte die Nahrung sein. 2013 verschoben dann Betrüger Pferdefleisch durch ganz Europa, streckten damit Rindfleisch. 50.000 Tonnen mussten beschlagnahmt werden. Ein EU-Untersuchungsausschuss diagnostizierte später mangelnde Kontrollen auf allen Ebenen und mangelnde Kooperation zwischen den einzelnen Ländern. Seitdem ist Michael Winter auch noch für Lebensmittelbetrug zuständig und als Chief Food Safety Officer Ansprechpartner für seine europäischen Kollegen. Ich persönlich in meiner Küche habe angefangen mit Salatöl und Lebensmittelfarbe. Andreas Klimans Premiere in Sachen Foodfälschung. Färben, verdünnen, ersetzen, anreichern. Es gibt viele Möglichkeiten des Betruges. Und fast jedes Nahrungsmittel lässt sich manipulieren. Und Olivenöl steht seit Jahren auf Platz Nummer 1 der am meisten gefälschten Lebensmittel. Olivenöl, das ist ein Milliardenmarkt, wo mit Fälschungen Millionen verdient werden können. Herkunftsangaben, Pressungsverfahren, Olivenölsorten. Es gibt viele Manipulationsmöglichkeiten. Lebensmittelfälscher sind Profis, keine Amateure, sagt Dr. Andreas Klimant. Er ist Tierarzt und arbeitet beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Klimant fälschte für einen guten Zweck. Er wollte Verbraucher und Politiker aufrütteln. Tatsächlich habe ich das dann unseren Kolleginnen und Kollegen von der Analytikabteilung übergeben, die dann ganz professionell mit Extrakten aus dem Spinat eine ölige Lösung von dem Chlorophyll, welches in den Spinatblättern in hoher Menge vorhanden ist, hergestellt haben. Und das war sozusagen die Farbe, die intensive Farbe, die wir normalem Rapsöl zugegeben haben. Olivgrün. Für die leichte Schärfe sorgten Wasabi und Pfeffer. Dann kam der Verbrauchertest. Auf der Grünen Woche, der großen Leistungsschau der Landwirtschafts- und Ernährungsbranche. Wir haben es so gut manipulieren können, dass wir die Hälfte der Besucherinnen und Besucher auf der internationalen Grünen Woche von unserem BVL-Olivenöl überzeugen konnten. Gute Geschmacksnoten. 100% olivenfrei. Mit einer satten Gewinnspanne. Unser Olivenöl in der Herstellung, und damit meine ich nicht die großtechnische Herstellung, weil wir haben das ja nicht hektoliterweise produziert, sondern nur einige Flaschen davon, die uns ja ausgereicht haben, lag bei unter einem Euro, jetzt ohne die Entwicklungskosten. Das heißt, dieses Olivenöl wäre wahrscheinlich am Markt durchaus pro Liter für 7 bis 10 Euro verkehrsfähig. Also wir könnten da schon einen nennenswerten Profit damit erwirtschaften. Gewinnspannen wie im Drogenhandel, prognostizierte dann auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit den Foodfälschern. Dieses Jahr, weiß Klimant, wird ein Top-Jahr für die Olivenöltrickser. In Italien ging die Olivenernte um 50% zurück, in Griechenland um 30. Da steigen die Preise für das begehrte Öl und damit die Gewinnmarge. Revolutionsstimmung in Hamburg. Freiheit und hoch die Arbeiterräte, schallt es aus einem kleinen Lautsprecher. Eine Menschenmenge drängt sich auf die Straße. Jetzt wird für Ruhe und Ordnung gesorgt. Revolution. Revolution 1918 bis 1919 heißt die Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte. Hier geht es auch um einen Fall von Lebensmittelkriminalität. Genauer um die Hamburger Sülze-Unruhen vor genau 100 Jahren. Ein Besucher deutet auf einige Postkarten an der Ausstellungswand. Meine Großmutter war dabei bei dem, was Sie dort unten im mittleren Bild sehen, wo sie den Sülze-Fabrikanten in die Alster geworfen haben. Seine Großmutter, damals noch ein Kind, habe ihm immer wieder davon berichtet. Von jenen Tagen Ende Juni 1919, als der Hunger so groß war, dass Lebensmittelfälscher Konjunktur hatten. Dass die Versorgung so schlecht war und es hat halt Leute gegeben, eben die in Sülze-Fabrikanten, die alle möglichen Abfälle, Ratten und sonst was verarbeitet haben und das eben zu Sülze. Je höher der preisliche Anreiz ist, umso mehr ist es natürlich auch ein Aufruf an die Lebensmittelfälscher. Gerade jetzt Kobe-Rind, das ist natürlich insofern leichter für die Fälscher, weil natürlich die allermeisten Verbraucher das noch nie gegessen haben, ich ja auch nicht, und gar nicht wissen, wie das schmecken soll. Und ihnen würde es ja auch nicht auffallen. Oder manch ein gehypter Honig wie dieser neuseeländische Manuka-Honig, dem alle möglichen Wirkungen beigelegt werden. Da gibt es auch Verfälschungen ohne Ende, sage ich mal. Ein Verbraucher, der den verkostet, der weiß ja nicht, wie der schmecken soll. Und der ist ja dann irgendwo hilflos. Sagt Dr. Jochen Wettach von der Stiftung Warentest. Hier kommen regelmäßig Lebensmittel auf den Prüfstand. Und immer wieder stellen die Tester fest, es ist nicht drin, was draufsteht. Wie ist das beim Honig? Vor kurzem nahm die Stiftung 36 Honige unter die Lupe. Der Zucker im Honig sollte ja aus dem Nektar stammen, idealerweise. Er muss es sogar. Man kann sich das natürlich auch ein bisschen einfacher machen, indem man Industriezucker, Rübenzucker einfach zusetzt. Und das würde auffallen in der Laboranalyse. In einer sensorischen Prüfung verkosteten Experten die unterschiedlichen Honigsorten. In einer Laboranalyse wurden Wassergehalt, Enzymaktivität und Fremdzuckerzusatz bestimmt. Einen unerlaubten Zuckerzusatz konnten die Lebensmittelchemiker nicht feststellen. Aber jeder fünfte Honig erwies sich als wärmegeschädigt. Ja, eine unzulässige Wärmebehandlung kann man auch als Verfälschung nennen. Diesen Fall hatten wir tatsächlich in einigen Punkten. 4 der 7 wärmegeschädigten Honige kamen laut Pollenanalyse aus China. Und dort ist es durchaus üblich, Honig unreif zu ernten und nachträglich zu trocknen. Ein Verfahren, das in der EU verboten ist. Denn eigentlich ist der Honig erst reif, wenn die Bienen genügend Wasser aus dem Nektar gefächelt haben und die Waben verdeckelt sind. Mit einer unreifen Ernte lässt sich allerdings mehr Honig in kürzerer Zeit gewinnen. Doch ob es sich bei den wärmegeschädigten Honigen um Betrug handelt, kann Jochen Wettach nicht sagen. Wir sehen ja nur das Endprodukt und können sehen, ob die Deklaration mit dem Inhalt übereinstimmt. Ob da jetzt jemand an irgendeiner Stelle wissentlich einen Fehler gemacht hat, das können wir nicht wissen. Da wollen wir auch nicht spekulieren. Verwechslung oder Fälschung, Versehen oder Vorsatz, das können die Warentester nicht klären. Fest steht, die Versuchung ist groß und steigt mit der Profitmarge. Die Europäische Kommission wurde von einem Hinweisgeber, einem sogenannten Whistleblower, über Manipulationen in der Thunfischbranche unterrichtet. Und man hat sich dann das näher angeschaut und hat festgestellt, dass diese Manipulation allein für den europäischen Markt in der Größenordnung von 200 bis 230 Millionen illegalen Gewinn eben bedeuten. Fischfake, ein weiteres Millionengeschäft. Und wieder ein Fall für Andreas Klimant vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL. Seit 4 Jahren jagt er Lebensmittelfälscher und koordiniert die internationale Zusammenarbeit seiner Behörde. Also das BVL arbeitet jetzt im Routinegeschäft zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden, mit der Polizei, mit dem Zoll, während der Operationen zu Opson, aber auch in dem dazwischenliegenden Routinegeschäft. Opson, das ist eine Food-Fälschungsfahndung der internationalen Polizeibehörden. Europol und Interpol koordinieren die Aktion. Nationale Überwachungsbehörden können teilnehmen, ebenso wie Zoll und Industrie. Bei der Thunfischoperation 2017-18 hatte ein Insider den Ermittlern verraten, wonach sie suchen mussten. Dass der Thunfisch gefärbt wird, dass dem Thunfisch eine dauerhafte, stabile rote Farbe gegeben wird, was dann auch bedeutet, dass dieser Thunfisch viel, viel länger gehandelt werden kann, in der Theke liegen kann und den Verbraucher sozusagen mit dieser scheinbar gesunden Farbe dann sozusagen auch davon überzeugt, dieses Produkt zu kaufen. Alter grauer Fisch, frisch rot eingefärbt. Durch den Alterungsprozess aber entsteht Histamin und das ist gesundheitsgefährdend. Durch das Thunfischtuning wird aber auch aus billigem Bonito, der sonst in der Dose landet, teurer Gelbflossen-Thunfisch. Gewinn pro Kilo 10 Euro. 2 Wochen lang schwärmten Ermittler und Lebensmittelkontrolleure in 11 europäischen Staaten aus. In Deutschland nahmen sie 215 Proben. In 15 Fällen deckten sie Farbmanipulationen auf. Europaweit beschlagnahmten die Fahnder mehr als 50.000 Kilo gefälschten Fisch. Die schwerwiegendsten Fälle sind in anderen Staaten entdeckt worden, unter anderem in Spanien, wo es dann sogar auch zu strafrechtlichen Konsequenzen gekommen ist, bis hin zu Verhaftung. Diese Thematik in Spanien wurde dort auch medial stark begleitet, weil nämlich auch bereits vor der Opson-Operation es zu Histaminvergiftungen gekommen ist. Mehrere hundert Spanier mussten im Krankenhaus behandelt werden, weil sie alten, gefärbten Thunfisch verzehrt hatten. Nur ein Beispiel für eine Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittelfälschung. International kooperieren, national fahnden. Auf diese Strategie setzen mittlerweile immer mehr Länder im Kampf gegen internationale Fälscherbanden. Großbritannien hat vor 5 Jahren eine eigene Food-Fraud-Polizeieinheit gegründet. In Italien beschäftigen sich rund 1.500 Polizisten ausschließlich mit dem Lebensmittelbetrug. Zurzeit läuft die neue Opson-Operation in ganz Europa. Details will Andreas Klimant aber noch nicht verraten. Es wird für Ruhe und Ordnung gesorgt. Hamburg vor gut 100 Jahren. Die Geschäfte sind leer, die Bevölkerung hungert. Den Mangel der Kriegszeit macht sich der Gabereibesitzer Jakob Heil zunutze. Der hat Felle bearbeitet, hat aus Leder gemacht. Das war ein ganz kleines Unternehmen, hat dann aber während des Krieges festgestellt, er war ein ziemlich windiger und aber auch ein ziemlich skrupelloser Unternehmer. Man kann durch Sülze, Produktion viel, viel mehr Gewinn machen als durch Gerberei. Olaf Mattes hat die Ausstellung zusammengetragen. Der Historiker deutet auf eine gerahmte Postkarte, eine Bleistiftzeichnung. Da stehen Frauen und auch Männer an Verarbeitungsbänken und verarbeiten Tierreste. Heil hält eine Sülze. Dose in der Hand und zieht daraus irgendwas mit einem fellähnlichen, mit einer fellähnlichen Struktur und findet das dann offensichtlich auch völlig normal. Sülze von größtem Nährwert und delikatem Geschmack. So wirbt der Fabrikant für sein Produkt. Come get some butter, get some cream, get some fat. get some milk, put some cheese on my bread. Come get some butter, make it hot, let it melt. Wir haben schon ein bisschen Sorge, dass es einen sehr, sehr großen Boom gibt weltweit nach Bioprodukten und fragen uns dann, wo sollen die denn auch überhaupt herkommen? Meinrad Schmidt eilt zwischen den hohen Regalen hindurch, weicht immer wieder Gabelstaplern aus. Wir sind jetzt im Obst-Gemüselager. Wir haben hier Orangen, die kommen aus Spanien. Wir haben Fenchel da hinten. Hinten, das könnte Avocado sein, Paprika sein. Biogeschäft en gros bei Terra Naturkost. Vor 30 Jahren stieg Schmidt in den Großhandel mit Bioprodukten ein. Heute beliefert er von Berlin aus den Fachhandel in Nordostdeutschland. Die Branche wächst in Deutschland rasant. Mittlerweile setzt sie jährlich knapp 11 Milliarden Euro um. Meinrad Schmidt kennt die meisten seiner Lieferanten seit Jahren. In den letzten Jahren aber drängen immer neue Anbieter auf den Markt. In Spanien beobachten wir das sehr, sehr stark, dass ehemals konventionelle Lieferanten in einem Affentempo Biobetriebe werden. Also wollen wir gar nicht so schnell gucken, wie da neue Biobetriebe entstehen. Um Bio ordentlich herzustellen, brauche ich natürlich eine Umstellungszeit. Da brauche ich schon 2, 3 oder in manchen Fällen auch 4 Jahre. Schnell Umstellung für den Massenbiomarkt. Denn seit Discounter und Supermärkte Bioprodukte anbieten, wird noch mehr Nachschub gebraucht. Die Preisdifferenz zwischen konventionell und Bio aber macht die Branche zu einem begehrten Ziel von Fälscherbanden. Langfristige Lieferverträge und scharfe Kontrollen – so versuchen sich Großhändler Schmidt und seine Kollegen zu schützen. Und da passiert es schon relativ oft, dass die Ware, wir sagen dann, die wird geweigert. Also die kann nicht als Bioware verkauft werden. Als konventionelle schon, aber nicht als Bioware. Man merkt, dass da die Strukturen zu groß sind und dass das nicht funktioniert. Also da haben wir auch ein bisschen Sorge. Der Druck des Massenmarktes spaltet zusehends die Biobranche. Seit der Anbauverband Bioland einen Liefervertrag mit einem Discounter geschlossen hat, rumort es in der Szene. Und einige Fragen, die sonst hinter vorgehaltener Hand gestellt werden, hört man nun auch in der Öffentlichkeit. Wir können uns aber momentan nicht erklären, wo diese ganze Biolandmilch herkommen soll. Natürlich kennen wir die Zahlen nicht von Lidl, die verkaufen. Aber der Discounter hat 3000 Märkte und also wenn ich jeden Tag eingebinde in jeden Markt, dann kann ich mir schon irgendwie ungefähr was zusammenrechnen, was da ungefähr gehen könnte. Und ich weiß aber nicht, wo die Milch herkommt, also oder wo diese Mengen herkommen. Hier sehen wir die Gaschromatographie. Wir haben hier einmal die Trennung von Fettsäuren. Und auf dem anderen Gerät läuft die Triglyceridanalytik für den Fremdfettnachweis. Dr. Joachim Molkentin führt durch die Laborräume am Max-Rubner-Institut, Standort Kiel. An den Wänden hängen wissenschaftliche Poster. Rückverfolgbarkeit von Speisefisch, Kabeljau ist da zu lesen. Oder Authentifizierung von Biomilch. Molkentin und seine Kollegen sind Lebensmittelbetrügern auf der Spur, mit wissenschaftlichen Methoden. Bereits vor einigen Jahren haben sie einen Nachweis für Biomilch entwickelt. Die Forscher analysieren zum einen den Anteil der Fettsäuren. Da haben wir in der Biomilch erhöhte Alpha-Linolensäuregehalte gefunden. Es ist keine ganz scharfe Abgrenzung, aber es gibt einen Mindestwert, den die Biomilch nicht unterscheidet, während der große Teil der konventionellen Milch dann darunter liegt. Das hängt damit zusammen, dass der Kraftfutteranteil bei der ökologischen Milcherzeugung beschränkt ist. Zusätzlich arbeiten die Wissenschaftler mit einem weiteren Verfahren, der Stabil-Isotopen-Analytik. Weil die Kühe in der konventionellen Produktion mehr Mais zu fressen bekommen, steckt in deren Milch mehr eines bestimmten Kohlenstoffatoms. Mit der Kombination beider Nachweisverfahren lässt sich Biomilch von konventioneller unterscheiden. Und das auch in weiterverarbeiteten Milchprodukten wie Käse oder Joghurt. Die Nachweisverfahren sind heute bei der Lebensmittelprüfung im Einsatz, so Molkentin. Allerdings, dieses Verfahren ist auch kein gerichtsfestes Verfahren, sondern es ist eigentlich eher ein Screening-Verfahren, mit dem man auffällige, ungewöhnliche Proben erkennen kann. Und wenn man so eine Probe hat, die nicht in das Raster reinpasst, dann würde man mit weiteren Methoden oder auch mit vor Ort Betriebsprüfungen, Buchprüfungen und so weiter versuchen, da nähere Erkenntnisse zu bekommen. Erst die Probe, dann die Analyse, dann die Buchprüfung. Nur so können Fälscher überführt werden, die konventionelle Milch als Bioware verkaufen. Wer als Fälscher aber auf Nummer sicher gehen will, der puncht konventionelle mit Biomilch. Ich danke Ihnen. Tschüss, tschüss. Veterinärpolizeilich gesperrt. Das große Metallschild hängt hinter dem Schreibtisch von Dr. Cornelia Rossi-Breu. Die Tierärztin schmunzelt. Es stammt noch von ihrem Vorgänger. Doch auch wenn heute niemand mehr von Veterinärpolizei spricht, haben manche Einsätze der Lebensmittelkontrolleure durchaus etwas Detektivisches. Rossi Breu schildert den Fall einer Fleischerei. Wir haben im Prinzip eine Bestellliste für eine kleine Party zusammenstellen lassen und immer darauf gedrungen, bitte aber nur die Bio-Fleischwurst und die Bio-Würstchen und so weiter. Rossi Breu hatte einen Tipp erhalten von einem ehemaligen Mitarbeiter der Fleischerei. Daraufhin organisierte die Veterinärin den Einkauf. Gemeinsam mit einem LKA-Beamten. Und dann haben wir uns geoutet. Wir haben gesagt, so, jetzt haben Sie alles aufgeschrieben. Sie haben hier unter Zeugen ausgesagt, dass es Bioware ist. Zeigen Sie uns bitte die Lieferscheine. Und bei den Lieferscheinen war nicht zu erkennen, dass es Bioware war. Es war eindeutig konventionelle Ware. Dadurch war diese Aufdeckung relativ einfach. Ein klarer Fall von Lebensmittelbetrug. Und doch eher ein Glückstreffer, weiß die Vizepräsidentin des Berufsverbandes der beamteten Tierärzte. Die Rolle der Lebensmittelaufsicht ist immer eine gewesen, die den gesundheitlichen Verbraucherschutz in erster Linie vor Augen hat, die Irreführung auch, aber nicht die betrügerische Seite, also diesen Vorsatz des Betruges und den wirtschaftlichen Betrug in erster Linie vor Augen hatte. Das ist jetzt eine neue Dimension. In Deutschland ist die Lebensmittelkontrolle Ländersache. Mit der neuen EU-Kontrollverordnung, die Ende des Jahres in Kraft tritt, kommen auf Rossi Breu und ihre Kollegen neue Aufgaben zu. In Zukunft sollen sie in Sachen Lebensmittelfälschung verstärkt mit Polizei und Zoll zusammenarbeiten. Das muss leider immer wieder gesagt werden. Wir sind nicht alle so ausgestattet, die Lebensmittelaufsichtsämter, dass sie ad hoc zusätzliche Aufgaben so übernehmen können. Das ist faktisch nicht der Fall. Im Hauptberuf leitet Rossi Breu die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht eines großen Berliner Bezirkes. Zwei Tierärzte und 8 Kontrolleure kümmern sich hier um 4.700 Betriebe, von der Imbissbude über den Supermarkt bis zur Keksfabrik. Für Berlin ganz klar kann man sagen, wir erfüllen 50% des gesetzlichen Auftrages durch, also wenn wir rein an die Regelkontrollen denken. Dieses ist ein Fakt, den wir auch mehrmals angemahnt haben. Und das ist etwas, was natürlich nicht erlaubt, zusätzliche Aufgaben aus dem Ärmel zu schütteln. Das geht gar nicht. Schon jetzt können die Kontrolleure ihren gesetzlichen Auftrag kaum erfüllen. Ohne zusätzliches Personal wird der Kampf gegen die Lebensmittelkriminalität eine Wunschvorstellung bleiben. Woran es ansonsten noch mangelt, lässt sich im Abschlussbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Food Fraud nachlesen, der im März 2018 veröffentlicht wurde. 35 Empfehlungen zeigen, wo nachgebessert werden soll. Personal muss geschult, die Datenbanken aufgebaut und die Zusammenarbeit zwischen Lebensmittelkontrolleuren, Polizei und Zoll verbessert werden. Ja, wir haben Alaska Seelachs hier und hier gucken wir eben, wie der Salzgehalt des Fisches ist, sodass die Fischstäbchen nachher nicht versalzen sind. Das ist ja eine Seefrostware und da wird ja viel mit Meerwasser gearbeitet zum Spülen. Kerstin Jansson wirft einen Blick auf die Seelachsprobe. Die Lebensmitteltechnologin nickt. Alles in Ordnung. Im Labor der Firma Frosta in Bremerhaven, einem der größten deutschen Tiefkühl-Lebensmittelhersteller. Das Unternehmen setzt auf ein engmaschiges Kontrollnetz. Dabei ist Fisch aber nur ein winziger Teil der Produktpalette. Insgesamt werden hier rund 1.000 Rohwaren aus der ganzen Welt angeliefert. Ob wir über Honig sprechen, ob wir über Gewürze reden, ob wir über Hähnchenfleisch sprechen, Brokkoli, so ziemlich jede Rohware, jede Zutat können Sie hier finden. Da wir ja für Frosta das Reinheitsgebot hier beachten, ist es für uns eine Herausforderung, das in allen Bereichen immer so abzubilden. Das Versprechen an die Kunden, keinerlei Zusatzstoffe und Angabe der Herkunftsländer jeder Zutat. Die Transparenz entlang der Lieferkette schützt das Unternehmen auch vor Food Fraud. Für jede Zutat gibt es eine Risikoanalyse, die laufend fortgeschrieben wird. Tagtäglich kommen Warnmeldungen über die verschiedensten Portale. Und für uns ist das die Herausforderung, immer so dicht mit dem Ohr auch am Markt zu sein, dass wir solche Bewegungen und Veränderungen erkennen, bevor sie uns erreichen. Jeder Lebensmittelhersteller fürchtet einen Skandal, sei es durch Verunreinigungen oder Verfälschungen. Bisher musste Froster erst einmal eine Lieferung zurückschicken. Es war Honig mit einer falschen Herkunftsbezeichnung. Vielleicht war es auch nur ein Versehen, sagt Kerstin Jansson. Auf jeden Fall funktionierte ihr Kontrollmechanismus. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da drauf guckt. Ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt überzogen ist oder nicht. Ich denke, es ist ein Riesengeschäft, was da so im Hintergrund läuft. Trotzdem wurde auch ihre Unternehmensgruppe schon Opfer von Foodfälschern. Nicht Froster, sondern die Schwesterfirma Copac. Ein Unternehmen mit eigenen Zulieferstrukturen, das im Auftrag von Discountern diverse Handelsmarken produziert. 2013 fand sich auch hier Pferdefleisch in der Rinderlasagne. Und ich glaube, da haben viele sehr viel Lehrgeld bezahlt, allen voran die, die dieses Fleisch dort eben auch produziert haben. Denn da sind ja so viele getäuscht worden und man hat dort gemerkt, dass eben nicht alles transparent ist. Das Pferdefleisch aus Rumänien wurde nach Frankreich verkauft, dann zwischen Fleischhändlern in Belgien und Holland hin und her geschoben, um am Ende als Rinderhack auf dem Spotmarkt aufzutauchen. Dem Restebazar im weltweiten Lebensmittelmonopoly. Dann kaufen sie häufig über Trader. Wer stellt denn sicher, wo das herkommt? Wer stellt denn sicher, wenn sie beim Trader kaufen, den sie nicht wirklich gut kennen, der seine Foodproduzenten vielleicht auch nicht kennt, dass im Prinzip auch wirklich das drin ist, was draufsteht? Das ist schon sehr schwierig. Darum setzt Froster auf feste Lieferbeziehungen, langfristige Verträge und scharfe Kontrollen. Wie in Zukunft noch effizienter kontrolliert werden kann, daran arbeitet auch Professor Pablo Steinberg. Wir haben mit den Hamburger Kolleginnen und Kollegen eine Gruppe, die in der Lage war zu zeigen, dass in den Fischrestaurants in Hamburg für eine teure Seezunge bei 50% der Fällen sie einen billigen Pangrasius auf dem Teller hat. Steinberg ist Toxikologe und leitet seit 2 Jahren das Max-Rubner-Institut. Das kümmert sich an verschiedenen Standorten in Deutschland um Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln. In Zukunft will Steinberg den Fälschern das Geschäft richtig schwer machen. Mit einer Datenbank, dem Nationalen Referenzzentrum für authentische Lebensmittel. Die chemischen und Veterinäruntersuchungsämter in Deutschland bundesweit sitzen auf einer Vielzahl von Daten. Die wurden aber nie zusammengefügt und so aufgearbeitet, dass sie tatsächlich für Lebensmittelbetrugsfälle zur Verfügung gestellt wird. Eine Datenbank mit Lebensmittelprofilen, die den Fahndern die Arbeit erleichtern würde. Ob Gen- oder Isotopenprofile, tausende Datensätze sind heute schon in den unterschiedlichen Behörden vorhanden. Der Manuka-Honig ist ebenso erfasst wie unterschiedliche Olivenöle, Weinsorten oder Fischarten. Vieles ist da, doch das meiste nicht bundesweit nutzbar. Das merkt Steinberg immer wieder. Auch in Karlsruhe, wo das Bundesinstitut seinen Sitz hat. Wenn ich zu den Kollegen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts in Karlsruhe gehen würde, nur ein paar hundert Meter von uns entfernt, die dürfen uns offiziell keinen einzigen Datensatz transferieren. Dafür brauchen wir einen Kooperationsvertrag und da sind wir hinterher. Derzeit suchen die Juristen nach Möglichkeiten, den Datenfluss quer zur föderalen Struktur zu organisieren, in beide Richtungen. Mit einem Vertrag, so ist zu hören, wird es kaum getan sein. Wahrscheinlich muss mit jedem Bundesland eine eigene Vereinbarung geschlossen werden. Steinberg aber bleibt optimistisch. Daten sind vorhanden. Was fehlt, ist eine koordinierte Zusammenarbeit und Personal. Wir kennen die berühmte Spitze des Eisbergs und nur die. Und da ist auf europäischer Ebene ein großes Interesse daran, dass solche nationale Referenzzentren nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern gegründet werden, damit wir diese Datensammlung letztendlich auffüllen können und wir für bestimmte Lebensmittelgruppen zumindest ein halbwegs vollständiges Bild bekommen. Oh, Hamburg 1919. Der Sülzer Fabrikant Heil verdient gutes Geld, bis ein Abfallfass vom Pferdefuhrwerk fällt. Zufällig kommen einige Mitglieder des Arbeiterrates vorbei, starren auf das zerbrochene Fass mit dem widerlich stinkenden Abfallbrei. Sie stürmen daraufhin in den Betrieb, finden Felle, Häute, Tierreste, teilweise mit einer dicken Schimmelschicht überzogen. In Windeseile spricht sich unter der hungernden Hamburger Bevölkerung herum, dass der Fabrikant Heil ein Betrüger ist, der seine Sülze aus Abfall herstellt. Es kam sehr, sehr schnell zu Unruhen, große Menschenaufläufe. Und der Heil, der wurde mehr oder weniger gelyncht. Ja. Seine Fabrik wurde zerkloppt, wenn man so will. Und am nächsten Tag ging es dann richtig los. Das wurde nicht nur er sozusagen unter die Lupe genommen, sondern viele andere Unternehmen auch. Man stellte überall fest, es wurde ja offensichtlich nicht sauber gearbeitet. Aufgebrachte Massen ziehen durch die Straßen, werfen den Fabrikanten in die Alster. Die Hamburger Sülze-Unruhen nehmen ihren Lauf. Die Reichswehrtruppen marschieren ein, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Der Fabrikant Heil wird später verurteilt wegen der unhygienischen Produktion, weil er vergammelte Tierreste zur Sülze verarbeiten ließ. Dass auch Hunde, Katzen oder Ratten in den Sülze-Dosen landeten, konnte nie bewiesen werden. Die Kontrolleure kamen zu spät. Die Beweismittel waren aufgegessen. Den Lebensmittelbetrügern auf der Spur. Ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster. Es sprach Nadja Schulz-Berlinghoff, Ton Jan Fraude, Regie hatte Klaus-Michael Klingsporn.